So, wir müssen uns. Ihr müsst dich gemütlich. Du bockst dich immer so davor, wenn du redest. Setz dich mal gemütlich zurück. Ja, genau. Dann jetzt versuchst du das nochmal. Guten Abend. Ich habe mich wieder vorgebeugt. Ja. So, jetzt. So, guten Abend. Steffen. Macht die Denkerpose. Nein, eine verzweifelte Pose. Was? Ich will nochmal kratzen. Das habe ich wohl erkannt, dass das eine verzweifelte Pose war. Ja, sprich mal bitte normal. Das war jetzt ironisch gemeint. Gut, Tobi? Ja? Ich bin manchmal so müde. Ich habe von dir geredet. Du hast nur ein Wort gesagt. Du beugst dich auch gerade vor. Ich sitze auch die ganze Zeit so. Ich rede nicht zu. Also wenn du beim Kacken wärst. Du sitzt so viel öfter, als man glaubt. Sorry, immer um zu kacken. So. Ja, ich sag was. Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Hat der ehrlich? Mach's runter, das ist eine WhatsApp-Nachricht. Das Projekt, guck. WhatsApp. 17 Nachrichten in 2 Chats. Ja, das zeige ich, guck, Bruder, oben, wenn du eine Nachricht hast. Hallo? Guten Abend. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Warner, also das Filmstudio Warner, hat jetzt vor nicht allzu langer Zeit sogenannte Movie-Schedule für die nächsten paar Jahre, ich glaube bis einschließlich 2020, vorgestellt. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen grob darüber reden und so Vorstellungen äußern, was in den Filmen passieren könnte. Da sind halt auch so große Namen dabei, wie endlich Wonder Woman, dieser seit, ich weiß nicht wie viele Jahren angekündigte Justice League-Film, auch so Überraschungen wie The Flash, wo eigentlich jetzt so keiner mit gerechnet hätte, und naja, zu meinem Schrecken auch ein Green Lantern-Film. Und da es wieder um Filme geht, sitzt ein ganz spezieller Mensch hier bei uns, nämlich der Tobias. Hallo, ich bin Tobias. Ja. Haben wir das auch geklärt? Ja. wir wollen einfach mal so ein bisschen durch uns so ein bisschen durch die Ankündigung hangeln. Es war eigentlich aus. Was war das jetzt für ein Geräusch? Egal, das war jetzt drin. Ich habe auch warm mit einem Satz. Ich glaube, Tobis Penis ist gerade abgefallen. Das war der Alarm für den Leerstand. Es ist runtergefahren. Wieso war es denn hochgefahren? Stellt eine sehr erotische Stimme. Das war aber ein Ladefehler. Muss ich nachher wieder meine Steckdose stecken. Ist das jetzt aus? Das will ich nicht empfehlen. Mach bitte dein Handy aus. Es ist aus, guck. Das kostet eine Kiste. Es ist aus, es blinkt, es ist Anzeige. PIN eingeben. Das hat sich wieder. Ich mach einen Knopf, komm zum Anmachen. Ja, mach es doch aus. Mach es doch ganz aus. Es ist ganz aus. Mach es ganz aus. Es ist. Mach dein Handy aus. Steffen, ich hab's ausgehabt. Ich hab's so wieder anmachen in meiner Dose. Mach jetzt dein Handy aus. Hallo, die Schnauze, ich leg's jetzt hier hin. 50 Cent muss ich gleich zahlen. Ja. Ich hab jetzt 20. Dann tue ich nächstes Mal 50 Cent rein. Ja. Das war's mir auch wert. Da sind so Überraschungen drin wie Wonder Woman, The Flash, aber das ist ganz aus. Lass dich doch nicht aus der Contenance ziehen. Das war jetzt eine reife Leistung, mein Freund. Das kommt in die Outtakes am Ende des Jahres, mein Freund. Das kommt an die Sendungsende, mein Freund. Das ist das. Ein Schlückchen trinken. Ein Trinkchen. Wir wollen einfach nur mal chronologisch durch diese Liste durchgehen, schauen, welche Filme anstehen, was darüber schon bekannt ist, unsere Erwartungen so ein bisschen, auch was wir von den Schauspielern erwarten und so weiter und so fort. Da gibt's einiges zu besprechen, deswegen fangen wir jetzt endlich auch mal an. Waking up broke man, geht es irgendwann im März 2016 los mit dem nächsten Batman-Superman-Film Dawn of Justice. Bekannt ist, dass Zack Snyder den Film wohl regieren wird. Was ist das Regie führen? Da gibt es ein besseres Wort für, ich weiß es gar nicht. Und Ben Affleck wird Batman spielen. Gal Gadot ist ja schon als Wonder Woman zu sehen, glaube ich. Und auch so ein paar andere Figuren, die auch schon angekündigt worden sind für verschiedene andere Rollen, auch der Justice League. Und Henry Cavill ist eben wieder dabei als Superman. Max, weiß nicht, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen, über deine Erwartungen dieses Films zu sprechen. Also ich hoffe, dass der Film gut wird, weil Man of Steel war ja jetzt nicht unbedingt so der beste Start für das DC-Filmuniversum. Ich dachte, du warst so gut im Film. Aber das widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was du damals nach dem Film gesagt hast, als du da rauskam, wo ich gedacht habe, was für eine Frechheit, und du gesagt hast, ich fand den Film gut. Und du bist noch ein zweites Mal drin gewesen. Jetzt rechtfertige deine vorherige Aussage. Also ist ja auch jetzt ein bisschen her, seit ich Man of Steel zum ersten Mal gesehen habe. Vielleicht, wenn ich den jetzt ein zweites Mal sehen würde, würde ich vielleicht anders drüber denken. Und ich habe halt auch viel über den Film noch gelesen, auch die Meinung von anderen gehört. Und ich sehe schon, dass der Film hier und da auch wirklich große Probleme hat. Auch wenn ich teilweise verstehen kann, wieso der Regisseur sich dafür entschieden hat, die Sachen halt Superman so darzustellen. Wo es, ich denke halt jetzt mit Superman, Batman, Dawn of Justice könnte das alles sich gelohnt haben. Auch so die ersten Handlungsstränge, die in Man of Steel begonnen haben, die Zerstörung von Metropolis. Gerade jetzt, wo Lex Luthor mitmischt, gespielt von Jesse Eisenberg, ne? Genau. Könnte das sich nochmal wirklich gelohnt haben, die schon angefangen zu haben. Findest du Jesse Eisenberg nicht ein bisschen jung für die Rolle? Das stimmt wohl, aber ich habe keine Ahnung, ich habe noch keinen Film mit ihm gesehen. Echt nicht? Ich will ihn in gewisser Weise, will ich mich drauf einlassen, ihn wirklich als Lex Luthor zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er uns wirklich nochmal überrascht. Tobi? Super. Also, gehen wir dann zum nächsten Film. Ich habe Jesse Eisenberg, habe ich ja in Zombieland gesehen. War das der einzige Film, den du von Jesse Eisenberg bisher gesehen hast? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fand ich in dem Film, fand ich ihn großartig. Und der wird immer hochgelobt in dieser Rolle. Ich habe mehrere Filme mit ihm schon gesehen. Ich habe Social Network gesehen, mit Andrew Garfield unter anderem auch. Ach, den Film habe ich auch gesehen. Ich habe auch Solitary Man gesehen, wo er eine kleine Rolle spielt. Es gibt Menschen, die verwechseln ihn gerne mit Michael Cera. Michael Cera war ja Scott Pilgrim, Superbad, weiß der Geier was. Oh ja. Oder Juno hat er mitgespielt. Das ist so für mich ein Typ, eigentlich hätten sie auch Michael Cera zu Lex Luthor machen können. Für mich ist das so ein, tatsächlich so ein Typ Schauspieler. Ich finde ihn auch sehr jung. Nur ich würde ihm gerne die Chance geben, die Rolle auch mal zu spielen. Vielleicht wollen die einfach auch nur junge Schauspieler nehmen. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir zum Flash kommen später. Und auch nochmal so ein bisschen über Spider-Man reden. Aber da sparen wir uns gleich mal für einen späteren Zeitpunkt auf, wenn wir dann über die junge Schauspieler reden. Weiß nicht, welche Erwartungen hast du denn jetzt groß? Du hattest Man of Steel schon gesehen, oder? Auf DVD oder Blu-ray, ne? Ich fand jetzt. Du hattest ja erst gesagt, der soll wirklich sehr schlecht gewesen sein. Also, ich fand den wahnsinnig schlecht. Ich habe ihn auch inzwischen ein zweites Mal gesehen. Also, hab das versucht, nochmal irgendwie dann auch zu verifizieren oder irgendwie zu falsifizieren. Nach dem Motto, vielleicht habe ich ja auch einfach nur einen falschen Eindruck von dem Film, aber ich finde ihn wirklich wahnsinnig schlecht. Es ist ein wahnsinnig schlechter Film einfach. Es ist nicht mal ein guter Film, es ist einfach nur ein schlechter Film. Ich fand ihn interessant. Also, du fandest ihn unheimlich schlecht. Ich fand ihn ja Mittelmaß. Er hatte seine Zeitpunkte, wo ich sage, ja, fand ich ganz gut. Es waren aber auch so Zeiten dabei, die fand ich jetzt nicht so gut. Mein Vater, mit dem ich den Film guckte, der hat gar nichts mit Comics mehr im Hut. Der hat damals sehr viel Comics gelesen. Mhm. Aber der fand den Film super. Ich finde, wenn man wirklich nur einen Superheldenfilm sehen möchte, ist der Film auch so in Ordnung. Der ist unheimlich optisch opulent. Der macht auch so Spaß, so von der ganzen Action her. Mhm. Wenn du aber wirklich einen guten Superman-Film haben willst, den wirst du mit Man of Steel nicht bekommen. Ja, diese ganze Hoffnung und so, die Superman verkörpert, dieses Idol, das sieht man in den Henry Cavill Superman zumindest noch nicht. Und sein Kostüm sieht aus wie ein Basketball. wir hatten schon so ein bisschen über Batman gesprochen. Jetzt ist da ja Ben Affleck als Batman dabei. Wo man ja immer so ein bisschen denkt, so, ja, warum denn jetzt unbedingt Ben Affleck als Batman? Max, du bist als Batman-Experte vielleicht der beste Ansprechpartner für Batman in diesem Film. Also, was ich toll finde an Ben Affleck ist, dass er wirklich der Typ von Kerl ist, der auch Bruce Wayne ist in den Comics, also so ein breite Schultern, kräftiges Kinn. Das hat mir schon mal sehr gefallen. Dann habe ich zum Beispiel auch ein Bild von ihm als Bruce Wayne gesehen. Mhm. Und das sah unheimlich glaubwürdig aus, fand ich. Also wirklich, wenn man so den Kerl so sehen würde in echt, dann würde man niemals auf die Idee kommen, dass er nachts irgendwie in ein Fledermaus-Kostüm rumrennt und Verbrecher vermöbelt. Also rein optisch, finde ich, passt Ben Affleck gut in die Rolle. Mhm. Und als Schauspieler kenne ich ihn nicht so gut. Ich habe ihn in die Hollywood-Verschwörung gesehen. Ja. Aber ich glaube, da hat er auch eigentlich ziemlich sehr gut gespielt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er es so schafft. Die Hollywood-Verschwörung ist ja die Geschichte von George Reeves. In dem Fall, das war der Schauspieler, der in den 50er Jahren, glaube ich, Superman gespielt hat. Ja. In diesen Serials. Ne? Mhm. Ich fand den Film leider ein bisschen mittelmäßig. Aber vielleicht sollten wir den Film nochmal in die Sendung nehmen. Ja, der Film an sich war eher mittelmäßig, ja. Aber an ihn selbst war nichts auszusetzen, fand ich. Ben Affleck war aber auch in Dogma von Kevin Smith, der war in Mallrats von Kevin Smith, war er mit dabei. Also ich mag Ben Affleck als Schauspieler schon sehr gerne. So ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob er Batman gut hinkriegt. Stimmt, in Dogma habe ich ihn auch noch gesehen. Ja, in Dogma. Ja? Hat er nicht auch Daredevil gespielt? Ja. Ach, oh. Da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Ja, wie hatte ich das vergessen können? Ja, weil der Film einfach auch nur unglaublich mies ist, aber vielleicht sollte man sich von diesem... Ich meine, der hat einfach auch nur einen schlechten Film gehabt. Ich meine, der hat da eine gute Leistung abgeliefert als Schauspieler in dem Film. Der Film war halt einfach nur mies. Und da hilft es auch nichts, wenn Kevin Smith da als Cameo-Auftritt irgendwie rumrennt. Was einfach nur ein Gefallen vom Studio war, weil er, glaube ich, die Storyline damals geschrieben, auf dem der Film basiert. Wenn ich mich alles komplett täuscht. Jetzt hat man ja im Vorfeld auf irgendeiner Comic-Con schon so diesen ersten Teaser gesehen, wie Superman so vor dem Bat-Signal schwebt und die beiden sich mit leuchtenden Augen anguckt, wo dann die ganze Stimmung dieses Films vielleicht schon mal so ein bisschen klar wird. Und es ist ja auch so gerüchteweise irgendwie diese The Dark Knight Returns Storyline in diesem Film. Deswegen heißt der Film ja auch Batman vs. Superman. Ja, in diesem kleinen Clip trägt er ja praktisch 1:1 die Rüstung aus Dark Knight Returns. Und das Batmobil, was man jetzt gesehen hat, das sieht dem auch sehr ähnlich, ne? Dieser Tank. So eine Mischung aus diesem Tumbler und aus dem Nolan-Film und diesem Tank aus dem Returns, habe ich so den Eindruck. Es ist so dieses gepanzerte Batmobil, hätte ich fast gesagt, mit diesen ganzen Schichten und so. Also war so eine interessante Mischung. War ein bisschen aerodynamischer. Ja. Du musst ja auch gut durch die Trümmer durchkommen, wenn es da welche gibt. Wenn Superman wieder irgendwie gegen Zod kämpft oder wen, ist garantiert Trümmer. Ja, dann kommt Zod wieder mit einem verbogenen Kopf und sagt, hallo Superman, wer bist du? Ich kann dich gar nicht sehen. Moment, ich drehe mal in meinen Hintern. Ah, jetzt kann ich dein Gesicht sehen. So, für Blackest Night ist es noch zu früh. Ja. Und dann sagt Superman, wenn ich so ein Gesicht hätte wie du, würde ich eine Hose drüber ziehen. So, Unterhose. Wer in dem Film noch mit dabei sein wird, ist Wonder Woman als drittes Gespann in dieser Trinity. Da haben sie auch schon die Rüstung zugezeigt. Weiß nicht, hast du das Bild schon gesehen? Nein, hat sie diesmal eine lange Hose an? Nein. Nein. Oh. Das hat Steffen nicht gefallen. Nein, ich mag Wonder Woman mit einer Hose. Ich möchte Wonder Woman gerne mit einer schönen Lederhose, kein Problem. Nein, aber sie hat so eine Kampfrüstung an, so eine Amazonenrüstung. Auch so dieses W auf der Brust, das ist alles schon in Ordnung. Sie trägt da in dem Bild ein Schwert, was dann für Wonder Woman sehr untypisch ist. Also ich kenne, glaube ich, nicht einen Comic, wo sie wirklich ein Schwert in der Hand hat. Aktuell hat sie Schwerter. Ja. Aber die kommen aus ihren... Nicht drüber nachdenken, dass die nur 52, bitte nicht. Ich meine, ich mag die Wonder Woman Comics sehr, aber Schwerter sind einfach in 70 Jahren Wonder Woman kaum vorgekommen. Und die New 52 möchte ich nicht als das ultimative Wonder Woman Comic irgendwie gesehen haben. Gespielt wird sie von Gal Gadot, die auch schon in The Fast and the Furious, glaube ich, mal so eine Nebenrolle gespielt hat. Ich habe nicht einen davon gesehen. Tobi? Ich wohl. Wie waren die? Schlecht. Mit The Rock. Sie waren schnell. Okay. Und sie waren furios. Und sie waren zu fünft. Und es waren fünf. Oh Gott. Ich hab neulich noch jemanden sagen hören, eigentlich hätte man das perfekte Wonder Woman Kostüm schon gehabt. Man hätte nur mal Xena gucken sollen, weil da rennt diese große Amazone eben auch mit einer glaubwürdigen Kleidung rum, immer noch sexy, immer noch sehr, sehr weiblich. Aber Lucy Lawless hat eben auch Schutzkleidung an und es sieht halt trotzdem irgendwie sexy aus. Das heißt, wenn man so irgendwie diesen Bogen spannen möchte, das muss ja, wenn da eine Frau im Bild ist, muss eben auch irgendwie hübsch und niedlich und sexy aussehen mit Titis und Popo und Aber so diese Balanceakt zwischen sexy und Rüstung hat eben Xena ganz gut hingekriegt. Ich weiß nicht, warum man das nicht hier einfach genauso gemacht hat. Ich fand das Kostüm tatsächlich ziemlich gut. Ich mochte diesen Rock nicht. Also das Einzige, was mir wirklich gestört hat an diesem Ding, war erstens die Farbgebung, weil das ist mir zu metallisch. Mhm. Und ich mag diesen Rock halt nicht, diesen Faltenrock in dieser Rüstungsmetallisch Ding sie da. Also dieses Metallische passt, finde ich, ziemlich gut in dieses Universum, wie Man of Steel das gezeigt hat. Und ich tatsächlich bevorzuge den Rock bei Wonder Woman, weil das sieht auch immer noch ein bisschen so aus wie so die alten griechischen Hopliten, die hatten ja auch immer so diesen Streifenrock. Ne? Ja, ein wichtiger Teil bei Wonder Woman ist ja eben auch, dass sie in den Insignien des Landes losgeschickt wird, in das sie geht. Mhm. Also eben auch in der amerikanischen Flagge. Das Kostüm von Wonder Woman, das erste Kostüm, ist ja praktisch die amerikanische Flagge. Ja. Und das siehst du in dem neuen Kostüm halt überhaupt nicht mehr. Und dann eben auch so diese blaue Unterhose mit den Sternchen und sowas, das ist ja Absicht. Also die Stars and Stripes, das findest du in dem neuen Kostüm gar nicht wieder. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist schade, aber vielleicht muss man da einfach ein bisschen Abstriche machen. Ja, Abstriche machen bei Wonder Woman. Da freut sich jeder Gynäkologe. Gut, haben wir dann alles über Batman vs. Superman gesagt. Ich habe Angst, dass es so ein düsterer Superheldenfilm wird wie Man of Steel. Ich habe da wirklich große Angst vor. Und ich hab wirklich Panik, dass es wirklich Man of Steel 2 wird und nur mit Batman nach dem Motto, dann gehen die Leute nochmal eher ins Kino, weil die Nolan-Filme ja so gut funktioniert haben. Ich kann auch vorher nur die Nolan-Filme. Mhm. Hab dann nachher dann die zwei Burton-Filme gesehen, die auch gut waren. Und danach habe ich ja teils davon gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Batman-Film das war, wohl mit Brad Pitt und Brad Pitt? Und George Clooney, war das nicht Brad Pitt? Nein. Nee. George Clooney war Batman. Ja, und wer war Robin? Wie hieß der noch? Ich weiß es auch nicht. Ich komme gerade, es liegt mir auf der Zunge. Der Film hat auch irgendwie seine ganze Karriere gekillt, habe ich gesehen. Ja. Ich komme auf den Namen gerade nicht mehr, aber das war nicht Freddie Prinze Jr., oder? Nein. Auf jeden Fall der mit. Also eine Riege mit Freddie Prinze Jr. irgendwie so. Crystal Dynamo. Auf jeden Fall der mit George Clooney. Den haben wir noch zusammen geguckt mit Poison Ivy. Ja, mit Poison Ivy. Mit Uma Thurman. Der war nicht so gut. Aber hast du jetzt irgendwie die Hoffnung, dass das jetzt ein großartiger Superman-Batman-Film wird? Ist bist du total gehypt oder sowas? Ich sehe auf jeden Fall positiv gestimmt dem Film gegenüber. Also. Entgegen. Ja. Ich freue mich auf den Film. Ich will aber nicht zu viel Hoffnung machen. Weil ich glaube, wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann kann man nur enttäuscht werden von jedem Film. Don't believe the hype. Wir gehen zum nächsten Film. Der läuft im August 2016 an, laut Plan. Und das wird Suicide Squad sein. Was in dieser ganzen Riege eine ziemliche Überraschung war, weil Suicide Squad ist jetzt nicht so unbedingt das Familienkino. Das ist ja diese Truppe von Schurken, die dann von ist das eigentlich Star Labs oder Cadmus oder was ist das da? Oder das, Argus? In den Comics Argus, glaube ich, ne? Zumindest zuerst noch. Na, ich weiß nicht, in der New 52. In der New 52 ist das ja. Es war eigentlich immer Amanda Waller. Ja, Amanda Waller ist eigentlich immer so ein bisschen Cadmus. Ja. Jedenfalls ist das eine aufgeheißte Regierung, arbeitende Truppe an Verbrechern oder Supervillains, die dann eben halt für Sondereinsätze eingesetzt wird. Das hieß früher auch mal Task Force X. Also in der New 52 hört man auch in einem Comic beide Begriffe. So zwischen Suicide Squad und Task Force X können die sich nichts vorstellen. Ich habe jetzt noch nicht großartig was zur Besetzung gehört, also auch nicht, welche Charaktere drin ist. Gerüchteweise soll auch Jesse Eisenberg als Lex Luthor in dem Film vorkommen, was ja auch sinnvoll wäre, dass man so bestimmte Figuren, die gerade auch so ein bisschen so ja die Welt bedeuten, also die Welt dann auch darstellen, weil Lex Luthor ist eine zentrale Figur im DC-Universum. Mhm. Damit erschaffst du einfach auch ein glaubwürdiges Gesamtuniversum. Nur ansonsten ist noch nicht wirklich bekannt, was für ein Line-Up da stattfinden wird. Hast du Wunsch-Charaktere? Also ich habe schon überlegt, ob vielleicht Harley Quinn und Deadshot gut funktionieren würden. Das ist auf jeden Fall Pflicht für mich, auf beide Charaktere. Und sonst gibt es ja natürlich noch so das klassische Suicide-Roster mit Captain Boomerang und Bronx Tiger und Deadshot. Black Manta vielleicht noch, wenn es irgendwie da reinpasst, weil der ist aktuell, glaube ich, noch drin. Und irgendwie diesen einen Militärtypen noch. Ich glaube, Rick Flag Jr. Der sagt mir jetzt gar nichts. Der verwandt ist mit dem Rick Flag, der damals in den alten DC-Kriegscomics rumgerannt ist. Starst du mit War Stories? Ja, das kann sein. Ja, oder G.I. Combat. Ich glaube, die Serie hieß einfach wirklich Rick Flag. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Die einzigen Serien, die ich kenne, sind irgendwie G.I. Combat und Star Spangled War Stories. Die Serie läuft aktuell, heißt aber Star Spangled War Stories G.I. Zombie. Ist eigentlich ein großer Lesetipp. Ansonsten, ich hätte gerne Harley Quinn, also das ist eigentlich für mich ein Muss-Charakter. Der könnte unter Umständen aber dann, also Harley Quinn könnte eben auch in späteren Batman-Filmen nochmal auftauchen. Deswegen wäre das vielleicht sinnvoll. Das gleiche gilt für Deadshot. Für mich auch eben ein Charakter. Man hat Aquaman auch in diesem Plan mit drin. Deswegen wäre Black Manta vielleicht nochmal ganz interessant. Captain Boomerang ist vielleicht ein bisschen zu cheesy. Obwohl, den könnte man im Zweifelsfall nochmal gegen den Flash antreten lassen später. Ja. Weil ich denke, man will ja Charaktere dann über verschiedene Filme auch wieder zeigen. So ähnlich wie es bei Marvel gewesen ist. Tobias? Nein. Gut, du weißt gar nicht, was das ist. Nein. Nimm mir den Finger runter. Warum nicht? Ich glaube, weiß ich nicht. Du hast noch nie was von der Suicide Squad gehört. Ich glaube, wir hatten einmal kurz drüber geredet, wo es gerade um... Gut, Tobi hat keine Meinung zu Suicide Squad. Forever Evil, da war ja, da auch. Max hat noch einen Finger. Kannst du dir Harley Quinn in dem neuen DC-Universum, das jetzt in diesem Film entsteht, vorstellen? Total, weil was Man of Steel gezeigt hat, war... Man of Steel war ja, wenn man es grob runterbricht, John Byrnes Man of Steel Comic-Serie aus den 80ern. Das war so die ersten 6 Hefte nach der Crisis. Ich habe das hier auch mal irgendwo im Regal stehen. Als von den Dickeren. Das ist, glaube ich, auch schon mal gelesen bei mir. Ne? Mhm. Die Story ist grob John Byrnes Man of Steel. Und da sind halt eben auch so Elemente drin wie der kleine Roboter, dieser K-Lex heißt der, glaube ich, von Superman, der in der Festung der Einsamkeit rumfliegt, der ist eben in dem Film auch drin. Dann auch so diese Art zu fliegen, das wird gar nicht hinterfragt. Superman kann einfach fliegen, das wird nicht erklärt, es ist vollkommen egal. Das ist auch damit drin. Du hast einfach, da wird einfach wirklich behauptet, es gibt hier Superhelden, es gibt hier verrückte Personen. Also es ist schon sehr comichaft. Ja. Wenn man über Man of Steel eines sagen kann, das ist halt von diesem Realismus, den Superman Returns irgendwie versucht hat zu produzieren, dass ich bis heute nicht verstanden habe, warum man nach 4 unglaublich verrückten Superman-Filmen, dann mit Superman Returns, der irgendwie auch in dieser Kontinuität spielt, dann auf einmal auf diesen Realismus so reingeprügelt hat. Das gleiche gilt ja für Batman, für die Dark Knight-Trilogie, die ja unheimlich realistisch gehalten ist. Und dass man jetzt eben mit Ben Affleck wahrscheinlich einen Batman anspielt, der eben ein bisschen mehr auf diese Comic-Schiene eingeht. Und deswegen kann ich mir Harley Quinn einfach wirklich vorstellen, weil es reicht doch, wenn du eine athletisch begabte, ein bisschen abgedrehte Massenmörderin hast, die so ein bisschen dem Joker hinterher himmelt, weil das wäre auch die perfekte Art, den Joker einzuführen. Du hast Harley Quinn schon in diesem Universum und dann erzählst du in einem Batman-Film einfach, woher kommt Harley Quinn und kannst darüber den Joker einführen. Ne? Das zum einen. Was muss sie machen? Ein bisschen verrückt sein. Du hattest im dritten Batman hattest du ja quasi Catwoman. Ja. Das hat auch funktioniert. Die war auch, hat sich auch verbogen, ist irgendwo hochgeklettert, hat sich Fenster hochgeschraubt und so weiter und so fort. Und was anderes macht Harley ja im Prinzip auch nicht. Ja. Rumzuspringen, mit dem Hammer auf Leuten rumzuprügeln. Das Ganze kannst du dann auch mit ein bisschen Neonfarbe ansprühen und ich glaube, du hattest diesen Suicide Squad Film schon gesehen von Arkham Origins oder so, ne? Ja, genau, von der Arkham Serie. Genau. Wenn man Harley so darstellt, wie sie in diesem Film ist, da ist sie, glaube ich, eine Krankenschwester, ne? Also so eine Art Krankenschwester-Look rennt sie darum auch, ne? Ne, in dem Film hat sie schon quasi ihr Harley Quinn-Kostüm ja. ein bisschen abgewandelt und in Arkham Origins, dem Videospiel, hat sie kurz einen Auftritt als psychiatrische Betreuerin in Blackgate, genau. Also den Gefängnissen geoffen. Und ich meine, alle anderen Figuren, das sind No-Brainer. Ein Deadshot, einfach nur so ein Sniper, der einfach dann irgendwo reinhaut. Das funktioniert auf jeden Fall. Ne? Dann weiß ich nicht, wenn du Bronze Tiger nimmst, das ist dann einfach irgend so ein... Der muss ja nicht diesen Tigerkopf haben. Der war ja schon in Arrow, Bronze Tiger. Ja, aber das ist ja dann auch Arrow, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir dann auf das Thema Flash zu sprechen kommen. Der muss ja nur Bronze Tiger heißen, der muss ja nicht aussehen wie ein Tiger. Es gab ja Zeiten, da war das ja auch, glaube ich, ein Tiger, oder? Der hat ja nicht nur meine Maske auf, oder? In der New 52 hatten die das auf einmal so gemacht. Ja, genau. Dass er dann tatsächlich so einen Tigerkopf hatte, anstatt nur eine Maske. Und das musst du ja gar nicht machen, das kann ja irgendwie so ein Wrestler sein oder ein Showkämpfer oder was, der dann irgendwie an Raw gegangen ist und dann einfach nur damit eingesetzt wird, der vielleicht auch ein paar Superkräfte hat, weil Superkräfte sind in diesem Universum ja auch überhaupt kein No-Go, wo das ja aus den Batman-Filmen fast komplett rausgehalten wurde. Ja. Dieses ganze Thema mit den Meta-Humans und sowas. Und ich meine, wir haben hier in dieser ganzen Reihe auch Shazam und wenn man da nicht mit irgendwie Magie oder anderen Sachen hingeht, dann wäre das Ganze sehr unglaubwürdig. Also ich freue mich am allermeisten tatsächlich von dieser ganzen Aufzählung auf Suicide Squad. Also alles, was danach kommt, ist mir eigentlich egal. Ich freue mich, dass Suicide Squad so früh kommt. Und es wäre tatsächlich ein großer Verlust, wenn man an der Stelle Harley Quinn nicht einfügen würde. Sag ich ganz ehrlich. Weil man hat hinterher in Batman auch Zeit zu erklären, wer ist Harley Quinn. Ja. Wir gehen dann weiter. Die anderen Sachen lassen wir erstmal aus. Da gehen wir dann vielleicht gleich nochmal drüber. Wir gehen weiter zu Wonder Woman. Im Jahr 2017 geht das los. Und zwar im Juni. Wird auch gespielt von Gal Gadot. Macht ja auch Sinn. Solange man nicht Amazon's Attack oder Second Genesis verfilmt, ist mir alles egal. Ich habe was Interessantes über den Wonder Woman Film gehört. Okay. Nämlich, dass sie in diesem Universum tatsächlich so wie in der New 52 jetzt Zeus Tochter ist. Ja, das macht auch Sinn, weil die Origin ist jetzt auch so schlimm nicht. Hast du das gelesen in Secret Origins, das Heft? Nummer 6 war das, glaube ich. Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ja, lies das mal. Und dann reden wir da privat nochmal drüber. Das passt nämlich, glaube ich, gerade gar nicht. aber da ist es halt eben auch so, dass da nochmal genau drauf eingegangen wird, dass Zeus und Hippolyta eben diese Beziehung haben. Und ich glaube, Wonder Woman dann zum Schein erzählt, wie sie sei, dieses Lehmmädchen. Ja, in Wahrheit genau. Ist sie eben die Nachkömmling. Nachkömmling ist ein furchtbares Wort. Die Tochter von Zeus. So. Ich habe keine positiven Erwartungen, ich habe keine negativen Erwartungen, ich bin da komplett neutral. Ich meine, Jennifer Lawrence und Tribute von Panem hat gezeigt, dass man auch eine weibliche Hauptrolle haben kann mit einem okayen Film. Ich habe die Filme nicht gesehen, keine Ahnung. Aber das scheint relativ erfolgreich zu sein, sonst würden die nicht so viele Filme davon machen. Und scheinbar scheint ein weiblicher Held in einem Film ja doch zu funktionieren. Ich finde es gut, dass sie endlich jetzt auch nach vorne gehen und den auch so früh dann eben präsentieren. Man muss dazu sagen, in dieser ganzen Aufzählung sind keine Superman-Filme und keine Batman-Filme drin. Die sollen zwar auch kommen parallel dazu, da ist aber noch nichts gesagt, wann die kommen, wie die aussehen werden und so weiter und so fort. Wahrscheinlich einfach, weil man diesen Hype um diesen Batman-Superman-Film nicht absprechen möchte. Aber dann Wonder Woman so früh an dieses Filmuniversum zu stellen, ist meiner Meinung nach schon eine Ansage. Man sagt dann zwar, okay, sie ist uns jetzt nicht so wichtig wie Batman und Superman, dass sie ganz am Anfang eben schon dabei ist, aber wir wissen, dass der Charakter wichtig ist und kriegt vielleicht sogar als, wobei Superman hat jetzt schon einen Standalone-Film, aber vielleicht sogar noch vor Batman den ersten Standalone-Film. Fände ich vielleicht nicht schlecht, wenn man wirklich dahin gehen würde. Fände ich auch gar nicht verkehrt. Kann ich mir nur anschließen. Gut, Tobi hat keine Meinung, da kannst du bei bleiben. Dann geht's weiter mit... dann geht's gleich weiter mit meinem Lieblings... Was heißt Lieblings, aber mit meinem Angstgegner hier, hätte ich fast gesagt. Justice League Part 1, auch tatsächlich so benannt. Jetzt nicht irgendwie Justice League und dann Justice League 2, sondern Justice League Part 1. Als wäre das irgendwie die erste Hälfte von der Geschichte. Ich sehe Zack Snyder, Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams natürlich, wahrscheinlich auch Jesse Eisenberg. Ich denke nicht, dass die Jesse Eisenberg da schon oder Lex Luthor da schon aus der Filmreihe rausnehmen würden. Hast du auch so große Angst vor dem Justice League Film wie ich? Es geht. Ich habe schon ein paar Gerüchte gehört. Mhm. Ich habe schon Angst, dass Superman Batman nichts wird. Ach so, du auch. Ich habe Angst, dass sich Warner an diesem ganzen Filmprojekt sowieso verhebt. Ja. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesagt. Das sind einfach unheimlich ambitionierte Pläne. Das sind auch nur Pläne. Das sind noch nicht wirklich Fakten, sondern die haben einfach nur dieses Schedule, das ist unser Plan, da wollen wir in 6 Jahren sein. Das ist ja das. Und die orientieren sich natürlich an Marvel und diesem Shared Universe, in diesem Film. Das Problem ist einfach, das ist unheimlich ambitioniert und die nehmen sich richtig viel vor. Und je weiter man nach hinten kommt, desto ambitionierter wird es eigentlich, weil die ganzen Exoten, die kommen erst gegen Ende. Und dieser Justice League-Film ist, nachdem ich Man of Steel gesehen habe, nachdem ich die Ankündigung für diesen Batman-Superman-Film gesehen habe, ich habe einfach Angst, dass das einfach nur 100 Minuten, 120 Minuten Prügelei wird. Erstmal natürlich zwischen Superhelden, weil was Superhelden machen, wenn sie sich treffen, ist sich erstmal gegenseitig zu verprügeln. Das ist immer so, das ist das Gesetz des Crossovers. Ja, das ist, glaube ich, Paragraph 1. Dass sie sich erstmal gegenseitig angehen und dann irgendwie eine große Bedrohung kommt. Ich hätte tatsächlich so einen ersten Wunschgegner für die Justice League. Viele Leute haben gesagt, ja, No-Brainer, Darkseid, bla bla bla bla. Darkseid vielleicht in Teil 2. warum nicht die Geschichte um Starro erzählen? Ne? Aber dann geht man unheimlich weit nach vorne, indem man einfach sagt, wir gehen mit diesem riesigen Seestern. Ne? Das ist ja dieser lilafarbene Seestern. Ja. Ne? Und wie willst du das irgendwie sinnvoll erklären, dass einfach mitten in Metropolis dieser lilafarbene Seestern ist, wo alle Superhelden drauf einprügeln? Das kannst du nicht bringen, glaube ich, in so einer Art von Film, weil die wollen ja realistisch und düster sein. Und dann kommt da so ein, haha, ich bin Starro the Conqueror. Könnte man Starro nicht zu so einem kulturoidnischen Riesen-Alien-Gott machen? Ich meine, im Endeffekt hat Grant Morrison ihn doch nachher in Justice League sogar dazu gemacht. Das ist so der erste Starro, den die Justice League damals bekämpft hatten, dass der nur so ein kleiner Abkömmling von dem echten Starro war. Und dieser Starro, dieser richtige Starro war eben dieses Cthulhuide. Ja. Okay, habe ich nicht so gehört, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn es wirklich Starro wäre, weil das ja eben auch der original erste Gegner war von der Justice League. Ich würde mich da wirklich sehr drüber freuen. Es wird aber irgendwas anderes, wahrscheinlich wird es Darkseid werden. Ich habe große Angst davor, dass es im ersten Film schon Darkseid wird, dass man mit dem ganzen Fourth World-Kram sofort verbrannte Erde hinterlässt, weil das ich hasse es wirklich, Gerüchte zu verbreiten. Ich hasse es auch, irgendwelche Voraussagen zu treffen, weil es kommt hinterher sowieso anders, als man es vorhergesagt hat. Aber dieser Justice League-Film wird eine ganz furchtbare Sache werden. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn auch Batman Superman noch okay wird und vielleicht zumindest in Comic-Fanboy-Standards noch guckbar ist, Justice League wird spätestens der Film sein, wo die sich komplett verheben werden. Wahrscheinlich wird Justice League auch der Punkt sein, wo die den ganzen Schedule vielleicht nochmal um 3 oder 4 Jahre nach hinten versetzen und die Abstände größer machen, um einfach nochmal eine bessere Qualität herzustellen. Das gleiche ist ja bei Batman Superman passiert. Der Film ist ja nochmal um 1 Jahr nach hinten verschoben worden. Der sollte ja eigentlich nächstes Jahr schon kommen. Was hältst du davon, vielleicht Brainiac zum ersten Gegner von der Justice League zu machen? Weil ich habe gehört, dass zuerst Brainiac auftauchen soll und dann Darkseid. Aber es sind nur Gerüchte. Ja, natürlich. Aber nicht geguckt. Ich könnte mir Brainiac als ersten Gegner besser vorstellen, weil dann hättest du sofort auch eine Gegnerfigur für Superman. Mhm. Das ist ja auch eine klassische Auseinandersetzung. Das wäre eine sehr gute erste Begegnung für Superman. Das wäre auch ein guter Gegner für Batman. Das sagst du ja immer, dass Batman dann auf eine andere Art Lösung sucht. Ja. Ich glaube, da könnte man auch Batman gut ausspielen. Und wenn man Wonder Woman auf irgendwelchen Sachen rumprügeln lässt, ist alles super. Ja. Und Brainiac könnte ich mir als ersten Gegner besser vorstellen. Ich möchte nicht, dass Darkseid im ersten Film verwurstet wird. Das war, in den Comics war das ja ähnlich, da hat man ja Darkseid zuerst auf das DC-Universum losgelassen, nach dem Motto, ja, sie müssen irgendwas larger than life haben, um das halt eben aus dem Weg zu räumen. Und deswegen hat man Darkseid genommen, weil was ist die größte Bedrohung im DC-Universum? Naja, nach Einstellung eines Comics natürlich Darkseid. gut, aber über Justice League können wir dann vielleicht gleich nochmal reden, wenn die anderen Filme gekommen sind. Möchte noch jemand über Justice League? Tobias, du hast jetzt so viel schon gesprochen, man kriegt dich ja gar nicht mehr ruhig. Ich bin ein bisschen heiser geworden. Ja, man merkt das gerade. So viel geredet habe. Ich hoffe, dass Justice League so episch wird wie der erste Avengers-Film. Ja. Ich meine, ich hoffe auch, dass das ganze DC-Universum so funktioniert. Ich hoffe, die machen das ähnlich wie bei Marvel. Marvel hat ja sehr, ich finde dieses Shield ist sehr zentral im Marvel-Universum, Film-Universum, weil die haben bei Nick Fury war bei Hulk, dann waren die bei Iron Man, war da was. Das hat sich hinten aus der Tür alles erklärt, was die meinen mit, wir setzen in einem Team. Ich meine, er war auch bei Thor, ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Und dass sie das dann irgendwann am Ende zusammenführen, haben die mit Avengers, haben die das ganz gut zusammengeführt, diesen Anfang von diesem Universum, finde ich. Und jetzt hinten raus haben die so viele Möglichkeiten. Du hast ja im DC-Universum mit Cadmus oder mit den Star Labs beispielsweise, hast du ja ähnliche Vereinigungen, die man genauso zentral in diese Filme reinsetzen kann. Wenn man mit Suicide Squad schon anfängt und dann Amanda Waller wirklich bei Cadmus arbeiten lässt und sagt, so komm, wir schicken euch jetzt als Bösewichter auf eine Mission, als Cadmus. Ist ja vollkommen egal, ob das den Comics entspricht. Aber Amanda Waller als Vertreterin von Cadmus eben in diese Filmreihe auch reinbringt, dann hast du eine Shield-ähnliche Struktur in diesen DC-Filmen. Weil das ist ja das, was man schaffen möchte. Man möchte ja miteinander verbundene Filme machen. Die müssen nicht eine Story erzählen, aber eben Bits and Pieces von verschiedenen Sachen immer wieder haben. Also Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Das zum Beispiel. Ne? Ja. Der eben auch in mehreren Filmen dann auftauchen wird. Natürlich dann auch in einem Superman-Film nochmal. Ja, aber das ist doch, dass auch was passieren wird, dass man irgendwie Verbindungen sucht. Ich weiß nicht, ob das für DC genauso gut funktioniert wie für Marvel, das ist abzusehen. Weil Marvel haben sie damals alle den Vogel gezeichnet und gesagt, wie Filme, die miteinander verbunden sind, untereinander, das funktioniert niemals. Ja, am Arsch, natürlich funktioniert das. Weil die Leute, die hier Filme alle gesehen haben, die sehen diese Verbindung. Und bei Leuten, die nur einen Film gesehen haben, die sehen einfach einen guten Film. Ja. Ne? Und die Verbindung siehst du halt nur, wenn du mal zwei Filme siehst. Natürlich freust du dich, wenn dann bei Thor 2 plötzlich dann Chris Evans dann als Captain America kurz mal durchs Bild läuft, weil Loki sich in ihn verwandelt oder sowas. Das sind also Fans, Fanservice ist das mehr oder weniger. Gut, noch jemand was zu Justice League? Nein. Gut. Nein. Justice League Part 1 im November 2017. Dann geht's weiter im März 2018, also ist immer so ein 4-Monats-Rhythmus, immer so am Anfang des Jahres, im Frühjahr und dann nochmal im Sommer. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, weil irgendwie gibt es an dem Jahr in 2018 zwei Filme, wo ich sage, warum ausgerechnet die beiden zusammen. März 2018, The Flash mit Ezra Miller. Das war für mich ein Casting, wo ich gesagt habe, okay, das ist überraschend. Tobi, wir haben beide We Need to Talk About Kevin gesehen. Richtig. Wie fandest du Ezra Miller in dem Film? Das ist der einzige Film, mit dem, wo ich mich jetzt aktiv dran erinnern kann. Ja. Er hat die Rolle gut gespielt. Er hat auch diesen gestörten jungen Kevin sehr gut dargestellt, finde ich. Man hat zwar nicht immer alles gesehen, aber es wurde angedeutet und Kevin hat auch diese Charakteristik, die diesen Kevin ausmachen soll, gut aufgenommen, fand ich. Ich fand es eine schwierige Rolle für so einen jungen Schauspieler. Und ich möchte jetzt einfach nochmal so, weil Ezra Miller ist einfach zum aktuellen Zeitpunkt, der ist noch relativ jung, der ist noch keine 20, glaube ich. Das heißt, Ezra Miller ist einfach noch relativ jung. Und ich meine, der Film soll 2018 starten, dann ist der Flash Mitte 20. Wie alt war Barry Allen? Ich meine, die Superhelden sind ja momentan alle so um die 30, ne? Ja, aber ich finde so Mitte 20 ist noch absolut okay. Ja, ne? Und hast halt einen relativ jungen Barry Allen. Natürlich nimmt man Barry Allen, wenn man ganz am Anfang anfangen möchte. Wir brauchen uns jetzt gar nicht auf Wally West freuen, weil den wird es nicht geben. Es ist Barry Allen. So, du hattest, glaube ich, aber auch schon ein bisschen was von der Fernsehserie gesehen. Ja. Wie alt ist Barry Allen da? Ich weiß nicht, wie alt er da ist, aber wie gesagt, er ist da auf jeden Fall extrem jung. Und DC hat eben auch ganz, ganz klar gemacht, ist ein anderer Schauspieler. Und es gab halt die Gerüchte, dass ähnlich wie bei Marvel, wo ja Agents of S.H.I.E.L.D. und auch diese Agent 13-Serie in dieses Filmuniversum mit reinspielen. Und alle hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Arrow- und Flash-Universum eben auch das gleiche Filmuniversum ist. Und einfach damit, dass man jetzt einen anderen Schauspieler besetzt hat, hat man einfach klar gemacht, nein, das ist ein anderes Universum. Und wir haben einfach, die Filme sind anders als die Fernsehserien. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht auf irgendwie Crisis of Multiple TV-Shows hoffen, weil das wird nicht kommen. und dann im gleichen Jahr, damit sind wir dann im Juli 2018, kommt dann Aquaman, da ist dann auch der lange gerüchteweise angekündigte Schauspieler Jason Momoa, den ich überhaupt nicht kenne, ich weiß gar nicht, was der macht, Jason Momoa angekündigt als Aquaman. Was erwartet ihr von Aquaman? Ich meine, alle hassen Aquaman, okay, aber was kann in dem Film vorkommen? Ich habe da gar keine Idee. Ja, die Handlung wird ein bisschen schwierig. Ich frage mich, wie sehr die dann die Handlung tatsächlich in dieser Unterwasserwelt von Aquaman spielen lassen und wie viel dann auf der Erde. Ja, auf der Erde. Wir hatten ja mal, du hattest, glaube ich, mal für die Sendung Throne of Atlantis reviewed. Kannst du dir vorstellen, man hat ja schon die Justice League da, dass man wirklich hingeht und sagt, so komm, hier ist Aquaman, Throne of Atlantis, Bats, Metropolis überschwemmt. Das wäre auf jeden Fall, ich fände es ziemlich cool. Das gleiche passiert ja jetzt auch in einem Zeichentrickfilm, der jetzt das Sequel ist zu Justice League War. Mhm. Ich glaube, da hatten wir auch kurz drüber, ja, da hatten wir eine Sendung, in der Sendung ein Review drüber gemacht, über Justice League War. Aber wir hatten, Throne of Atlantis kommt jetzt noch, oder war das schon? Ich habe einen Trailer gesehen. Der kommt noch. Der kommt noch. Ja, ja, man könnte halt entweder Orm machen, also seinen Bruder, hier auch bekannt als Ocean Master, genau. Oder Black Manta. Da könnte man natürlich wieder eine Verbindung herstellen mit den Suicide Squad Filmen. Mhm, genau. Würde sich durchaus anbieten. Man könnte mal Harley Quinn, na was? Harley Quinn. Harley Quinn sieht auch gut aus im Taucheranzug. Ich glaube, Harley Quinn würde ich bin so ein bisschen latent verknallt in Harley Quinn, tut mir leid. Ich so überhaupt nicht. Ehrlich nicht, das wäre genau der Typ Frau für mich. Naja. Ja, Max ist auch kein Maßstab. Max, so. Max hat auch keinen Maßstab. Was? Das war ein Peniswitz. So, haben wir den Peniswitz für diese Sendung auch erledigt. So, bitteschön. Naja, und sonst, gibt's sonst noch irgendwelche großen Aquaman-Schurken? Ja, weiß ich nicht, wenn da einer Beton ins Meer kippt, dann ist das schon ein Aquaman-Schurke. Das Problem ist einfach, dass Aquaman so unheimlich farblos ist. Ich meine, jetzt hassen mich die Aquaman-Fans. Aber ich habe die ersten 13 Hefte in New 52 gelesen. Ich fand das einfach unheimlich nichtssagend. Tut mir leid. Es war schön zu lesen, weil Aquaman auch gut dargestellt wurde. Aber es war halt wirklich nur, ich bin Aquaman, irgendwie gehört mir dieser Thron und irgendwie doch nicht. Und dann kam es von auf Atlantis und ich dachte so, eigentlich will ich das gar nicht lesen. Hab's damals auch, glaube ich, zur Sendung gar nicht gelesen gehabt. Nee, ich hab's dann hinterher, glaube ich, gelesen. Und fand es dann hinterher gar nicht so interessant. Also ich fand Throne of Atlantis tatsächlich sehr schlecht. Ich kenne Jason Momoa überhaupt gar nicht. Kennt ihn irgendwer? Wer ist das? Ja, ich kenne ihn noch aus Game of Thrones. Da hat er Khal Drogo gespielt. Gesundheit. Den Anführer der Dothraki. Nochmal. Das sind Fantasienamen. Das denkst du dir gerade aus alles, oder? Dothraki. Das klingt wie was vom Dönerladen. Also das ist mal ganz ehrlich. Ich hätte gern einen großen Dönerteller und einen Teller Dothraki. Ja, Das klingt wie der Nachname von diesen Wochenendkitzer. Tisch. Dothrakis. Das ist gerade Dothrakis. Ja, auf jeden Fall. Die Dothraki in Game of Thrones, das sind quasi die Hunden. Das klingt wie was zu essen, tut mir leid. Das Griechisches. Und er tut auch da, er ist nur in der. Ja, so Flaki. Was heißt Erzgegner auf Griechisch? So Flaki! Anstatt so Salakis, so wie das heißt. Salakis ist auch was zu trinken, oder? Salakis ist dieser. Kennst du die Werbung mit dem Schafskäse? Was heißt denn ihr leckerer Schafskäse auf Griechisch? Salakis! Meint ihr alle. Saint-Hombre! Aquaman, ich find's interessant, aber ist einer der Big Seven. Kann man mit reinnehmen. Das noch länger. Was noch interessant wäre, vielleicht bei Aquaman noch Mera mit reinzubringen. Muss. Mera muss. Ja. Definitiv. Also da gibt's gar keine Diskussion. Und Mera. Vulko. Ja, natürlich. Was noch? Was Seepferdchen? Große Seepferdchen, auf den Aquaman reiten kann. Und der Tintenfisch. Und der sprechende Tintenfisch. Tubo oder so. Ja, und Gwart, oder wie der hieß. Gwart. War das ein Delfin? Gwart war ein Delfin, glaube ich, ne? Das weiß ich. Ja, ich glaube wohl. Im April 2019 geht's dann weiter mit Shazam. Mit The Rock, Dwayne The Rock fucking Johnson als Black Adam. Das ist zumindest schon mal raus. Oh, Hammer Schauspieler. Kann ich mir gut vorstellen, mit diesem Shazam-Outfit. Ja. Wir gehen weiter zu Justice League Part 2. Was ich wollte gerade sagen, wie sehr ich mich auf diesen Shazam-Film freue. Ja, warum denn auf einmal? Weil Shazam mittlerweile zu einem meiner Lieblingscharaktere ist. Er ist ein Hintergrundbild. Passt auf. Die ganzen Folgen 40 Minuten war Max so, ja, Batman, okay, alles klar. Ja, also ich freue mich total auf diesen Shazam-Film. Wie gesagt, Dwayne The Rock Johnson spielt Black Adam. Wer Captain Marvel spielt, wurde noch nicht gesagt. Wer spielt Dr. Sivana? Ja, wenn er 3 Jahre drin vorkommt. Wer spielt Mr. Mind? Ich will Mr. Mind in diesem Film haben. Ich will diesen Bruch haben. Ich will diese kleine Cartoon-Raupe haben. Ich will dieses kleine Viech, was durchs Bild läuft und böse Pläne schmiedet. Ich will so einen cheesy Shazam-Film haben, wie nur irgendwie möglich. Am liebsten soll die das Golden Age-Comic verfilmen. Weiß nicht, The Monster Society of Evil, da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber kurz gesprochen. Ja. Nein, dieses Golden Age-Comic mit Mr. Mind. Der soll überall mit seiner Gedankenkraft und sowas, und weiß der Geier. Und dann sich zusammen mit Dr. Sivana verbinden. Ich bin hochgespannt auf das Grant Morrison-Heft, was demnächst kommt. Oh ja. Ne? Wo dann auch Dr. Sivana in diesem großen Rock of Eternity-Raumschiff durch die Gegend fliegt. Ich freue mich so derbe auf dieses Comic-Heft. Und ich möchte genau so einen Film haben. Schön cheesy, Golden Age, Superhelden, Billy Batson als Radioreporter. Ne? Da ist ein Finger! Ich hatte so eine Frage, ich bin ja gerade drüber nachdenken. Ich weiß, ich krieg jetzt gleich Ärger, aber ich dachte, Dwayne The Rock Johnson spielt Shazam, aber ich dachte, Black Adam wäre ein Schurke und Shazam wäre ein Guter. Ja. Erklärt mir das, oder können wir auch noch was sagen? Nein, es ist noch nicht mehr Casting bekannt, als dass The Rock Johnson halt eben Black Adam spielt. Mehr ist noch nicht bekannt. Ich dachte, spielt Shazam. Nein. Shazam. Also schon zwei verschiedene. Sind schon Black Adam und Shazam sind zwei verschiedene. Gut, nicht Black Adam ist ja das Gegenstück zu Shazam. Ja. Ah, oder zu Captain Marvel. Sein Vorgänger, der böse geworden ist. Richtig. Das war ein ägyptischer Avatar, glaube ich. Ja, ein ägyptischer Bauer oder irgendwas. Ted Adam oder irgendwie sowas, ja. Ne? Hieß der dann in dem Fall. Und der ist dann eben ein bisschen machthungrig geworden und hat dann irgendwann so eine Ostland-Kendek übernommen und regiert das seitdem. Ich könnte mir, also ich mag ja Black Adam in 52 ziemlich gerne. Ja. Der wird ja auch so ein bisschen sympathischer geschrieben, als er eigentlich ist. Wird ja auch so ein versteckter Held. Wenn man so einen Black Adam tatsächlich produzieren könnte, wäre ich sehr froh. Wenn man irgendeinen, ich weiß es nicht, generischen, Boy Scout als Captain Marvel macht, wäre ich schon zufrieden. Weil das ist Captain Marvel. Der ist dieses Abziehbild von einem Boy Scout. Und das passt auch. Ne? Und ich will Mr. Mind. Ich will fucking Mr. Mind. Und wenn sie das nicht hinkriegen können, dann brauche ich den Film gar nicht sehen. Naja, man kann sich ja, man kann ja viel Inspiration holen von Jeff Johns Version von Shazam, die jetzt in der New 52 gezeigt wurde. Ja, was ist da konkret passiert? Du hast im Prinzip eine große Auseinandersetzung zwischen Captain Marvel und Black Adam. Das ist das Einzige, was passiert. Aber es gibt so viele gute 90er Jahre, Captain Marvel Comics, irgendwie The Power of Shazam oder irgendwas in der Richtung, ne, wo auch ganz einfach erklärt wird, das ist ein Superheld fürs Volk. Und wenn es auch nur wirklich der Versuch ist, ja, so diese ganze Magie in diese Justice League Welt reinzubringen, weil das ist ja offensichtlich mit den Filmen davor nicht passiert. The Flash ist eine sehr wissenschaftliche Figur, Aquaman ist eine mythische Figur, das gleiche gilt für Wonder Woman, und erst mit Shazam kommt eigentlich die Magie da rein. Ja. Und das sollte man einfach dann auch ausnutzen, dann hinzugehen und zu sagen, ja komm, wir machen was Mystisches, wir machen was Hintergründiges, aber wir gehen auch so ein bisschen in diese Goofy-Ecke. Ich würde mir einfach wünschen, auch die Filme wären goofier. Einfach, also goofiger am goofigsten. Was mir besonders gut gefallen hat bei Jeff Johns Version von Shazam tatsächlich war der erste Moment, wo Billy Batson dann zu Captain Marvel wurde, beziehungsweise er ist ja jetzt nur noch Shazam. Ja. Ich komme damit immer noch durcheinander. Da geht es ja nicht nur du so, das ist bei allen inzwischen. Warum haben sie sich jetzt eigentlich, also... Das erkläre ich nochmal eben, weil das ist schön Nerdwissen. Es gab zwischen Marvel und DC gab es eben diesen Rechtsstreit. Das ist, glaube ich, schon in den 70ern passiert, als DC irgendwann Fawcett Comics komplett aufgekauft hat und angefangen hat, selber nochmal Captain Marvel Comics zu veröffentlichen. Und es gab bei Marvel, glaube ich, damals schon Captain Marvel. Also Marvel, diesen Kree-Superhelden, der eben auch Captain Marvel hieß. Und dann hat man diesen Rechtsstreit eben gewonnen gegen DC. Und daraufhin durfte DC eben keine Comics verkaufen, auf denen Captain Marvel stand. Einfach weil das sonst hätte verwechselt werden können mit der Marvel-Figur. Okay. Deswegen hießen der Zauberer heißt halt Shazam, dieser alte bärtige Zauberer. Und die Comics hießen eben Shazam. Die Figur selber hieß aber weiterhin Captain Marvel. Das ging rechtlich. Ja, auf jeden Fall besonders gut bei Jeff Johns hat mir gefallen. Das erste Mal, wo Billy Batson zu Shazam wird, setzt er die Kräfte nicht sofort für das Gute ein. Stimmt, er geht irgendwie los und verdient sich irgendwie Geld dazu, weil er Leuten hilft und Cap hat noch irgendwie einen Geldautomaten und merkt dann, dass er diese elektrischen Kräfte hat und alles Mögliche. Ja, stimmt. Auch wenn ich diesen Boy Scout Shazam sehr gerne habe, vielleicht sogar noch lieber als Jeff Johns Shazam, fand ich, wäre es unglaublich gut fürs Kino, weil was ich so gehört habe von vielen Leuten, ja, wenn ich Superkräfte habe, ich würde eher ein super Schurke sein als ein Superheld. Ich würde die nicht so uneigennützig einsetzen. Hast du jemals Joe Hill's The Cape gelesen? Nein. Joe Hill's The Cape ist im Prinzip genau das. Wir lesen in einer der nächsten Sendungen mal Joe Hill's The Cape. Wir schreiben uns das mal auf. Das genau ist die Story von Joe Hill's The Cape. Aber das geht dann noch ein bisschen was weiter. Gut, möchtest du noch irgendwann was zu Shazam sagen? Ich bin überrascht, dass der Film nicht heißt Shazam Ausrufezeichen. Also zumindest jetzt noch nicht. Also eigentlich müsste der Film Shazam Ausrufezeichen heißen. Fällt mir gerade mal so auf. Keine Ahnung. Das ebenfalls, jedenfalls im April 2019. Weiter geht es dann im Sommer 2019 mit Justice League Teil 2. Du hattest gerade in der Aufnahmepause kurz mal irgendwas über das Crime Syndicate gesagt. Mhm. Erklär mal. Ich würde mich tatsächlich sehr über den Gegner Crime Syndicate freuen. Das ist ja so gesehen Justice League als Böse auf Erde 2. 3. 3, wollte ich ja sagen. Hört sich auch fast genauso an. Ja, ne? 1, 2 oder 3. Auf jeden Fall. Lollipop. Nein, das verstehen jetzt Leute, die älter sind als 30. Ist egal. Okay. Das wäre noch ein Gegner, den ich auf jeden Fall gerne, den ich mir gut für die Justice League vorstellen könnte. Okay. Wie gesagt, wenn du im ersten Teil, was hatten wir eben gesagt? Im ersten Teil hatten wir Brainiac vielleicht, dann Doomsday, Darkseid, Entschuldigung. Und im zweiten Teil vielleicht dann, ich gehe davon aus, spätestens im zweiten Teil kommt halt einfach Darkseid. Allerspätestens. Und dann kannst du auch die New Gods einfügen, dann kannst du auch Orion mit einfügen. Ich möchte Orion in diesem neuen Film mit drin haben. Ich bin ja so ein absoluter Force World Fanboy. Da hätte ich wirklich große Lust drauf. Max? Noch welche Meinung zu Justice League? Wir haben eigentlich alles gesagt, weil wir wissen halt nicht, was drin vorkommt, ne? Ja, stimmt. Ich würde auch Orion unglaublich gerne in diesem neuen DC-Film-Universum sehen, aber ich weiß noch nicht wirklich, wie man ihn einbauen könnte. So, also, einen Justice League-Film, ich weiß nicht. Man hat es in den Comics ja aktuell geschafft, man hat Orion eingeführt in den Wonder Woman-Comics, was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat, weil in der alten Kontinuität Wonder Woman immer sehr stark auch mit der Force World verbunden war. Es ist ja irgendwie so, dass bei diesem Kampf Apocalypse gegen New Genesis ist halt Energie auf die Erde geschwappt und durch diese Energie sind halt die griechischen Götter entstanden. Das heißt, die griechischen Götter sind im Prinzip direkte Nachfahren der New Gods, wenn du so möchtest. Wohingegen die germanischen Götter, die keltischen Götter und alle anderen halt eben diese Old Gods waren. Guckst du mich gerade so an, als wärst du es zum ersten Mal? Ja, dass wir New Gods, so die Nachfahren sind von diesen germanischen Göttern, das habe ich schon mal so angedeutet gesehen. Auf und John Byrne hat ja dann in Jack Kirby's Fourth World aus den 90er Jahren dann ja mal für ein paar Hefte Thor zurückgeholt, der dann da auf New Genesis rumgelaufen ist und nur Bullshit gemacht hat. Also Thor in den Thor in den Fourth World Comics aus den 90er Jahren ist schweinlustig. Ist halt ein anderer Thor wie aus Marvel, muss man halt. Darf man nicht verwechseln. Aber Force World finde ich wichtig. Multiverse, wie du gerade sagtest, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber noch nicht im ersten. Im ersten auf keinen Fall, weil das wäre zu früh. Aber in einem der späteren Filme, ja, Multiverse auf jeden Fall. Noch jemand was zu Justice League? Wir haben eigentlich eben schon sehr viel darüber gesprochen, ne? Ja. Genau. Ja. 2020 bin ich schon 35 Jahre alt. Meine Fresse. mit Ray Fisher kommt da ins Kino. Cyborg. Jetzt kriegt Cyborg noch seinen Standalone-Film. Heftig. Ja, ob das funktioniert? Also wir haben ja Cyborg schon als Solo-Helden gesehen, kurz in Forever Evil. Warum kommt dieser Film so spät? Warum erst 2020? Das ist der vorletzte Film in diesem Plan. Ja, um ihn besser so etabliert zu haben vorher. Eben, der kommt. Meinst du also, dass man irgendwie 7 Filme braucht, um diesen Charakter zu etablieren? Also wenn man es im ersten Film nicht schafft, so einen Charakter zu etablieren, oder zumindest im ersten Justice League Film, da kann man ihn ja einführen, genauso wie es in Justice League Origins ist, wo er dann auch diese Attacke abkriegt von so einem Parademon, halb stirbt und dann sein Vater baut ihn dann ja um. Ja, stimmt, aber ja, ich denke mal, es könnte wirklich damit zusammenhängen, dass die erstmal wollen, dass der Charakter mehr Fans bekommt, wirklich, dass mehr Leute diese Filme sehen, dass der Charakter bekannter wird. Und mehr ins Rampenlicht drückt, was halt DC auch schon mit der New 52 versucht hat. Schon in Flashpoint, wo Cyborg so ziemlich die Rolle von Superman eingenommen hat. So jetzt kann man, Anführer der Helden. Jetzt kann man sich dieses Bild angucken. Ich habe jetzt hier mal eben auch dieses Bild. Und du siehst, das ist relativ schlecht aufgelöst. Die haben das Logo, haben sie das O auch rot gemacht. Also das ist ja so ein bisschen auch das, Logo, was Cyborg hat, diese rote Spirale oder dieser Kreis halt. Mhm. Manchmal ist das noch ein G oder so ein C, besser gesagt. Das ist das einzige Logo, wo die Schrift noch ein bisschen verändert worden ist. Ist das nur eine Spielerei oder ist das irgendwie ein Hinweis? Warum dieser rote Kreis? Ich weiß es nicht. Ich wollte mal einfach spekulieren. Alle anderen regen sich auch immer über irgendwelche Pimpels auf. Ich will das jetzt einfach mal diskutieren. Warum dieser rote Punkt? Bei diesem O. Das wundert mich jetzt wirklich. Das ist mir auch nicht aufgefallen, als ich den Artikel gelesen habe. Ja, ich bin immer so ein bisschen nitpicking. Also mir ist es sofort aufgefallen, wo ich gedacht habe, das ist das einzige Logo, wo sie das gemacht haben. Bei Shazam haben sie nicht mal ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Das ist Sauerei. Man kann unheimlich wenig darüber sagen. Wird vielleicht ein schöner Science-Fiction-Film mit ein bisschen Matrix da drin, wäre vielleicht ganz sexy. Ich glaube, vielleicht brauchen wir einen zweiten Justice League-Film dafür, wie er schon gesagt hat, um Cyborg zu etablieren, weil also für mich war Cyborg auch nicht so wirklich so im Fokus des DC-Universums, so bei der Justice League. Das kommt auch einfach daher, weil das ein Charakter war, der vorher bei den Teen Titans. Und ich glaube, eine Million Jahre bei den Teen Titans und dann haben sie den zu No 52 wahrscheinlich auch mit der Idee, vielleicht mal einen Film mit ihm zu machen, wirklich ins in die Hauptserie mit reingenommen. Und das hat alle Leute damals wirklich sehr gewundert, dass der ist auch in der Comicserie relativ jung noch. Ne? Also mit einer der jüngeren Helden in der in der Ausstellung da. Und man hat diesen Charakter relativ zentral auch in die Justice League mit eingeführt. Es gab zwei, drei Storylines, wo er also auch abgesehen von Forever Evil dann auch sehr zentral da war, wo dann auch The Grid eingeführt wurde in dieses Computersystem eben, was dann hinterher dann sich auch gelöst hat. Warte kurz. Es gab auch gerüchteweise mal irgendwann Pläne, ihm eine eigene Comicserie zu geben, was in der Vergangenheit auch passiert ist. Und ich erinnere mich dann immer so an die Zeiten zurück, wo Cyborg dieser goldene Shapeshifter war und das war irgendwie nicht so angenehm. Mhm. Ich habe noch was zu dem Symbol, weil du gesagt hast, was soll das? Ja, ja. Vielleicht ist das eine Anspielung auf Futures End, vielleicht kommt dazu ein Story-Arc, ich weiß es nicht. Wie meinst du das? Ja, weiß ich nicht. Was? Das hat mir so in meinem Kopf gespielt, weil wegen diesem roten O, vielleicht hast du ja irgendwas mit diesem... Ja, weil in Futures End auch so viele O's drin sind. Nein, diese Roboter haben doch auch irgendwie diese... Roboter mit Senf. okay, I see. Ja, Omeg. Das wäre zumindest mal ein Schurke, Schurke oder ein Antagonist für diesen Film, weil ich überlege die ganze Zeit, wen könnte man da wirklich Cyborg gegenüberstellen? Weiß der Einzige, der mir einfällt, wäre Deathstroke, weil der Schurke von den Teen Titans war. Das ist schon Teen Titans Schurke, ja. Aber dann wirklich hinzugehen, Brother Eye, Omeg, das könnte man auch gut in einem Batman-Film weitererzählen. Oder schon mal irgendwie so an... Ja, so. Tobi kriegt gleich einen Keks, weil das war gut. Ich hatte Angst, dass es Bullshit ist, wollte ich erst nicht sagen. Das war eine gute Idee, keine Frage. Da ist keiner von uns beiden draufgekommen. Ich weiß auch nicht, wer ist Ray Fisher? Ich kenne die ganzen Schauspieler nicht, sind die alle so jung? Wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht gar nicht falsch, ne? Wer ist eigentlich dieser Zack Schneider? Nie von gehört. Nee, Zack Schneider. So, auch sehr spät und das wundert mich, auch erst in 2020 im Juni in dem Fall Green Lantern. Nimm den Arm runter. Das ist nicht kein Grund zur Freude. Hast du den anderen nicht gesehen? Der war furchtbar. Ryan Reynolds, ey. So, warum so spät? Ja, die haben den ersten Green Lantern-Film ziemlich versaut. Das heißt, die wollen einfach nur noch möglichst viel Abstand davor zwischen den beiden Filmen bringen. Green Lantern! Ich liebe Green Lantern. Dudditz! Was? Vielleicht nicht unbedingt der erste Film, aber... Weiß ich nicht warum, aber ich liebe Green Lantern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die beiden Animationsfilme First Flight und Emerald Knights sind fantastisch. Das sind also meine Lieblingsanimationsfilme davon, fast schon. Der Realfilm mit Ryan Reynolds ist für mich so auf einer Stufe mit Man of Steel. Also das ist ist vielleicht Geschmackssache. Es ist ein wahnsinnig schlechter Film. Das ist wirklich so. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, weil ich kennen so gut wie gar keinen Green Lantern Comic und vielleicht liegt es daran. Also ich bin momentan dabei, Green Lantern so ein bisschen aufzuholen. Ich habe neulich Sinestro Core War gelesen und so langsam werde ich warm mit Hal Jordan und der Green Lantern Film ist wirklich eine grobe Frechheit. Das ist wirklich Jeff Johns, der im Kino sitzt und masturbiert. Was anderes ist das irgendwie nicht. Max, möchtest du noch irgendwas zu Green Lantern sagen? Du bist auch so zögernd gerade. Ich weiß nicht, ich bin ja kein großer Green Lantern Fan. Nein, das ist kein zögerndes Gesicht, das ist eher Abscheu, oder? Vielleicht dauert es auch bis 2020, bis die anderen Leute den alten Film vergessen haben. Man weiß es nicht. Hab ich ja gerade gesagt, einfach möglichst viel Abstand zwischen den vorherigen Filmen. Weil der ist von 2000. Wann ist der? 2007? 2008? Der ist uralt, ne? Also in den Comic-Terms. Kunde haben ja schon fast die 13-Jährigen, die damals den Film gesehen haben, ihre eigenen Kinder. Das ist ja heftig. Und die sind schon wieder Großmutter oder Großvater. Naja. Das wäre ein Fall für RTL. Auf jeden Fall wird es dieser Green Lantern-Film nicht leicht haben, mich zu überzeugen. Gehen möchte, sind diese durch die Bank weg jungen Schauspieler. Henry Cavill, der war, glaube ich, in die Toolhouse auch drin, ja, der ist schon ein bisschen älter. Ben Affleck, müssen wir uns darüber unterhalten. Wenn das alles durchgelaufen ist, dürfte der 60 sein. Das ist so eine Kategorie mit Robert Downey Jr., der einfach schweinealt ist. Amy Adams ist noch relativ jung, aber dann hast du natürlich so Leute dran wie Ezra Miller, Leute drin wie Gal Gadot, die auch noch relativ jung ist. Ich hatte im zweiten Spider-Man-Film, Amazing Spider-Man-Film, hatte ich so einen Moment, wo ich realisiert habe, warum diese jungen Schauspieler genutzt werden im Moment. Andrew Garfield hattest du da, du hattest Emma Stone im Bild und den Typen, der Harry Osborn spielt. Ich weiß nicht, wie der Typ hieß. Ist doch vollkommen nebensächlich. Das sind drei sehr junge Leute, alle drei so irgendwie so im Bereich 20 so. Ist doch in den Comics noch sehr jung, oder nicht? Spider-Man ist in den ersten Comics, ist der noch in der Highschool, ist der 15 oder so. Nein, aber du musst natürlich, wenn du ein Filmuniversum planst, bis in 10 Jahren, die müssen auch in 10 Jahren noch jung sein. Ja. Und ein Schauspieler ist eigentlich schon alt, wenn er 30 ist. Gerade bei den Mädels. Da sind die eigentlich verbraucht. Und deswegen gehen die hier auch mit Ezra Miller ganz nach vorne. Deswegen gehen die hier eben auch mit wer ist eigentlich dieser Zack Schneider? Überall wieder Zack Schneider. Ist das nicht der, der diesen Comedy-Dings macht? Richtig, das Comedy nach Mars. Zack Schneider, das Comedy-Kombinat, ne? War das? Na, das? Comedy nach Mars. Comedy nach Mars, genau. Der war ja auch in Glorious Bastards, das fand richtig, ich super. Der. Zack Schneider, genau, der war das. Aber ich meine, ich finde es irrsinnig, wenn ich hier irgendwie 10 Filme habe, Superheldenfilme habe, und der einzige Film, worauf ich mich wirklich freue, Lego Batman ist. Also das ist schon total. Oh, Lego Batman freue ich mich auch drum. Ja, es könnte sowas werden wie dieses Spiel demnächst. Also mal ganz ehrlich. Ich meine, daneben soll es natürlich auch Superman Standalone-Filme geben, Batman soll wieder zurückkommen, dann natürlich auch von den jeweiligen Leuten gespielt. Wir hatten gerade schon mal kurz über Doomsday gesprochen, als Batman, ja. Als Superman-Gegner natürlich. Doomsday oder Mr. Spindlix. Mixia Spindlick! Das wäre ein geiler Henry Cavill und Mr. Mixia Spindlick. Das wäre ein geiler Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche mir gerade überhaupt vorzustellen, wie Mr. Mixia Spindlick im Man of Steel-Universum aussehen würde. Ich bin total skeptisch bei allen Filmen, aber es liegt einfach daran, weil ich nach den letzten 12 Jahren, die DC jetzt eben auch verstärkt wieder Filme macht, eben ab, ja, 12 Jahre sind es nicht, aber angefangen mit Superman Returns, einfach insgesamt unheimlich skeptisch bin, dass da auch nur ein guter Film bei rauskommt. So die Dark Knight Trilogie, ja, okay, ob das wirklich Batman war, weiß kein Mensch, aber es war ein guter Regisseur, also mit Christopher Nolan dann eben auch am Werk, der einfach gute Filme geschaffen hat. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der ausgesprochene Batman-Experte, das kannst du vielleicht besser beurteilen, aber ich fand die jetzt auch nicht so wahnsinnig nah an den Comics. Das war für mich ein Science-Fiction-Film, so ein Science-Fiction-Agenten-Thriller. Ja, ich habe das auch immer damit verglichen und da eigentlich von allen anderen Batman-Fans immer einen auf den Deckel bekommen. Das kommt aber daher, weil ihr Batman-Fans alle total dogmatisch seid. Also das ist auch oft so. Nicht alle. Also diese Dogmatik bei euch, das ist einfach unfassbar. Also The Dark Knight war ja ein riesiger Film. Also The Dark Knight ist also wirklich wahrscheinlich der beste Superheldenfilm der letzten 1 Million Jahre. Ja, ich weiß nicht, was ich an The Dark Knight auffällig finde, irgendwie ist es ziemlich eine Spur weit optimistischer als die Batman Comics, weil in den Batman Comics ist Batman immer diese Figur, die sie so zurückgezogen ist, oft ganz knapp an der Grenze zum Wahnsinn. Und vor allen Dingen in letzter Zeit habe ich mich auch immer so gefragt, ja, was erreicht Batman wirklich? Er ist immer in dieser Spirale gefangen, wo die Schurken nach Arkham kommen und dann doch wieder ausbrechen. Ja, Revolving Door, ne? Ja, was schon damals Alan Moore in The Killing Joke angesprochen hat. Und halt, das hast du in der Dark Knight Trilogie überhaupt nicht. Am Ende, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber in Whatever Happened to the Caped Crusader, da haben die gesagt, die einzige Art, wie die Batman-Geschichte eigentlich zu Ende gehen kann, ist, dass dieser Kerl stirbt. Ja. Auf die eine oder andere Art. Und das hatte man halt, das war ganz anders in der neuen Trilogie. Das kommt aber einfach daher, weil du hast mit Comics ein Endlos-Medium. Ja. Da sollen im Idealfall sollen Comics ja auch noch übernächstes Jahr erscheinen. Und du verkaufst natürlich mehr Comics mit einem guten Gegenspieler. Deswegen darf der Joker halt nicht sterben. Hm. Deswegen bringt Alan Moore den Joker auch nicht offensichtlich um am Ende von Killing Joke. Sondern das ist so ein, ja, ist er jetzt nah oder doch, vielleicht, es ist ja Auslegungssache. Hm. Wir haben uns da ja, glaube ich, in der allerersten Folge mal drüber unterhalten, ja, ob er ihn jetzt umbringt oder nicht. Nur der Fakt ist, du verkaufst natürlich mit einem regelmäßigen guten Gegner, der auch, ich glaube, der Joker ist von jedem Autoren auch anders geschrieben worden, auf andere Punkte gebracht worden. Aber du verkaufst natürlich mehr Comics, wenn du einen charismatischen Schurken hast. Das war eine Trilogie von 3 Filmen und jede Trilogie hat sich auf den anderen Schurken konzentriert. Und du kannst den Joker dann am Ende auch umbringen. Ne, Bane ist am Ende von, der Film ist uralt, wenn ihr jetzt noch nicht gesehen habt, solltet es lassen. Aber Bane ist am Ende von The Dark Knight Rises ja auch draufgegangen. Weil es war ja jetzt im Endeffekt auch nicht der Schurke, der hinter allem gestanden hat. Es war noch jemand weiteres dazwischen. Total plötzlich und es kam aus dem Nichts. Obwohl ich immer so gedacht habe, im Moment, wer ist dieses Mädchen? So, ne? Ich fand den Film da an der Stelle ein bisschen vorhersehbar. Aber du hast natürlich da die Möglichkeit, so einen One-Time-Villain zu nehmen, den du auch im nächsten Film nicht mehr zeigen musst. Ich fand's interessant, dass man in Teil 3 nochmal zurückgegangen ist und Scarecrow nochmal gezeigt hat, sodass der eben nicht perdu war. Ne? Das fand ich, das ist für einen Comic-Fan dann immer schön, nochmal so Elemente aus dem vorherigen Film zu sehen. Aber Film und Comic sind da einfach zwei verschiedene Medien. Um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, den ich eben hatte, eben zu sagen, dass ich unheimlich skeptisch bin bei allen Filmen, die jetzt hier kommen, nachdem die schon einen Green Lantern-Film vergeigt haben, denen also diesen Benefit of the Doubt zu geben, ja, vielleicht kriegen sie es jetzt hin, ist unheimlich schwer. Mhm. Weil das Vertrauen in DC, was Green Lantern angeht, ist einfach unheimlich erschüttert. Das war ein Effektfeuerwerk der allerfeinsten Kajüte. Also das war optisch total imposant, aber das war furchtbar gespielt. Der Film war grauenhaft geschrieben. Da waren Szenen drin, wo ich mich gefragt habe, meine Fresse, ein Plothole so groß, dass da ein Panzer reinfällt. Ne? Also dann auch dieser Witz mit den Wangenknochen, also mal ganz ehrlich. Hat doch Bug gebracht, ne? Es war ja im Prinzip so, weiß ich nicht mal, eben 75 Jahre Comicgeschichte in einem Satz zusammengefasst. Denkst du, ich erkenne dich nicht nur, weil deine Wangenknochen bedeckt sind. Also das schon. Parallax war irgendwie blöd dargestellt. Ja, das ist wie gesagt dieser Punkt, Jeff Johns war dieser Angst-Avatar Parallax, das ist eben in der DC-Welt, ist auch so ein gelbes, schwebendes Monster und naja. Findest du den Comics schon nicht so gut? Was willst du machen? Joker nicht umbringen. Joker ist einer meiner Lieblings-Super-Villains. Vor allem Villains? Villains, ja. Villain. Sag mal Villain. Wilhelm. Das ist mein Lieblings-Wilhelm. Vor allem ist der Joker mein Lieblings-William. William bei Green Lantern. Ja, Village-Spiegel. Ja. So, haben wir jetzt alle Witze gebracht. Gut. Man kann im Prinzip nichts machen, als nochmal die Origin zu erzählen, nochmal Ebb and Sue, vielleicht das erste Kapitel erzählen, Hal Jordan und Sinestro, nochmal so diese, wenn man First Flight nimmt und den verfilmt, mein Gott, dann macht man nichts verkehrt, ist ein schöner Film. Stimmt. Wenn man so ungefähr das auch hinkriegt, nach Guardians of the Galaxy haben wir gesehen, dass auch Filme im Universum oder im Weltraum gut funktionieren mit vielen Aliens, ne, wo im Prinzip jede zweite Figur ein Alien ist. Vielleicht wagt man sich wirklich mal dahin, wirklich diesen First Flight als Bookmark zu nehmen, als Benchmark zu nehmen und zu sagen, so, wir gehen jetzt genau diesen Weg wie eine Comic-Verfilmung. Aber vor Green Lantern habe ich fast am allermeisten Angst, weil, weiß ich nicht, hier könnte auch Jonah Hex drinstehen, das wäre für mich auf dem gleichen Level. Und Jonah Hex war eine Frechheit. Also mal ganz ehrlich. Es sind noch ein paar andere Sachen angekündigt, so Harry Potter Spin-Off-Filme sind noch drin, dann 3 neue Lego-Filme, wobei ich mich auf den Lego-Batman-Film wahnsinnig drauf freue. wenn der so ungefähr wird wie das Videospiel damals, dann, das neue Videospiel ungefähr so wird, dann möchte ich das wäre super. Ich habe den Lego-Film noch nicht gesehen, du guckst ihn zuerst, ne? Ich finde das eine grobe Frechheit. Du könntest auch mit nach mir kommen. Heute noch. Das könnte knapp werden. In einer halben Stunde fährt der Bus und ich habe noch was anderes vor. Ich muss heute noch hier, weiß ja. Also ich kann zusammenfassend für mich einfach nur sagen, da sind ein paar Highlights drin, also Suicide Squad freue ich mich wahnsinnig drauf. Justice League bin ich vorsichtig optimistisch. Und bei vielen Sachen bin ich einfach unheimlich ängstlich und skeptisch. Also das ist, weiß ich nicht, was sind so deine High- und Lowlights? Ja, zum einen freue ich mich total auf den Superman-Batman-Film. Ja, obwohl da dann natürlich auch immer die Sorge bei ist, dass der total floppt. Und wie gesagt, worauf ich mich auch noch total freue, ist der Shazam-Film. Mhm. Wie ist das bei dir, Tobi? Also ich freue mich auf den Green Lantern-Film, weil ich es kann. Ich freue mich auf die Justice League-Filme, bin da sehr gespannt drauf. Und ich freue mich irgendwie auf den Shazam-Film. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt mich auf Wonder Woman freuen soll, also ich weiß nicht, also das wäre auch kein Film, den ich im Kino gucke, glaube ich. Das ist das Problem, also auch in den ganzen Animationsfilmen, es gibt ja zahlreiche Batman-Filme, etliche Superman-Filme, weiß der Geier, es gibt einen Wonder Woman-Film bei den ganzen Animationsfilmen und scheinbar ist das eine Figur, wo DC sich auch unheimlich schwer tut, irgendwas damit anzufangen, auch in den Comics, also ich habe klar, der aktuelle Run von Brian Azzarello, der jetzt auch gerade irgendwie zu Ende geht, der geht noch bis November oder sowas, dann ist er auch vorbei mit Azzarello. Danach kommt David Finch. Das ist schlimm. Das war für mich auch der Punkt, wo ich sage, ich steige aus der Serie. Scheinbar scheint man sich da schwer zu tun, mit der Figur richtig anzufangen. Ich versuche mal, noch dieses Buch zu reviewen, was ich gelesen habe über Wonder Woman demnächst mal. Ja, also da ist auf jeden Fall bei DC noch einiges los in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt, ob die ihre Pläne alle so ausführen können. Ansonsten noch jemand irgendwas Zusammenfassendes zu diesem Thema zu sagen? Naja, wir müssen auf den Batman vs. Superman Film warten. Dann haben wir ungefähr einen Eindruck, ob das was werden kann oder nicht. Findest du den ersten Iron Man Film maßgeblich für das restliche MCU? Wenn man das vergleichen kann? Und da ist es ja auch sehr ähnlich. Vielleicht. Naja, man sieht, dass da Potenzial ist. Weil ich finde das tatsächlich schon, dass der erste Iron Man schon auch so die Marschrichtung vorgibt für das gesamte MCU. Also der Hulk-Film jetzt noch nicht unbedingt dann im Anschluss, weil der Hulk-Film war nachher, ne? Ja. Der Hulk-Film noch nicht so unbedingt, aber der erste Iron Man, vielleicht sogar eher noch der zweite Iron Man, gibt einfach wirklich die Marschrichtung vor, dieses lustige, etwas goofy angelegt und dafür aber auch mit sehr großer Action versehene Marvel-Universum. Und ich bin gespannt, ob das DC oder Warner, besser gesagt, mit seinen Filmen dann genauso macht, dann auch mit Batman, Superman die Marschrichtung für das komplette Filmuniversum hinzulegen. Und ich hoffe, dass der Film wirklich besser ist, als ich das erwartet habe, weil ich hoffe einfach, ich bin halt ein DC-Leser. Ich find's furchtbar, dass ich immer auf diese DC-Filme schimpfen muss. Ich finde das wirklich grausam, weil ich möchte diese Filme mögen. Ich möchte die DC-Filme mögen. Aber ich sitze jedes Mal im Kino und denk so, oder vom DVD-Player, weiß der Geier was, und guck mir diese DC-Filme an und stelle einfach immer wieder fest, was für ein Bullshit das ist. Und wie wenig das mit den Comics zu tun hat. Das ist bei Marvel vielleicht sogar genauso, dass sie auch mit den Comics nichts zu tun haben. Aber das sind wenigstens unterhaltsame Filme. Und die schaffen es irgendwie auch dieses Superhelden-Thema auf die Kinoleinwand zu bringen. Und die DC-Filme sind immer so, hallo, Superheldenfilm, wir wollen auch Geld verdienen. Guck mal, da ist Green Lantern, guck mal, da ist Kilowog. Sinestro ist lila im Gesicht. Na? Oder Jonah X hat jetzt Superkräfte. Wo ich so gedacht habe, was soll das? Und guck mal, da vorne ist Megan Fox. Ah! Ich meine, das hast du natürlich mit Jonah Hex und Green Lantern zwei unheimlich schlechte Filme als Beispiel. Ja. Oder mit Superman Returns. Das sind einfach so die Trinity an schlechten Filmen. Aber kommt ein Man of Steel ins Kino und ich sitze da und bin genervt. Aber kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja. Ja. Ich bin, wie gesagt, bei einigen positiv optimistisch, bei einigen skeptisch und bei einigen komplett neutral. Gut. Wirklich genau wissen, tun wir es erst im März 2016, wenn es wirklich losgeht. Ich bin kribbelig, aber wir werden sehen. Jo. pinkeln. Machst du das absichtlich, oder? Nee.